Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Ich heiße Günther Jansen und präsentiere in den kommenden zwei Stunden eine Art Jahresrückblick. Hierbei gilt das Interesse aber nur einem bestimmten Genre, nämlich Jungle. Bis 3 Uhr laufen hier im Deutschlandfunk insgesamt 20 Stücke unter dem heutigen Soundcheck-Thema Jungle 95, Musik zwischen Hitparade und Underground. In 4 Minuten eben haben wir schon wesentliche Stilmerkmale von Jungle gehört, die hochgepitchten, also auch beschleunigten Breakbeats, darunter aber auch eine langsamere Rhythmusebene mit tiefem Bass, weiche Keyboardklänge und oft als Effekt auf der Stimme eine Art digitales Zerhacken. All das wird noch oft auftauchen bis 3 Uhr, dabei sind die einzelnen Stücke natürlich ganz unterschiedlich. Eben zu Beginn I'm Leavin' von und mit Johnny L., Eigentlich ein ausgebildeter klassischer Musiker, aber nächtliches Radiohören Londoner Piratenstation hat ihn auf solche Art Musik gebracht. Auch ich habe so das erste Mal Jungle gehört, eben bei London-Besuchen nachts im Radio. Und was vor 2-3 Jahren noch ganz im Untergrund brodelte, das ging 1995 bis in die offiziellen Charts. Jedenfalls einzelne Tracks wie dieser hier, I Need Your Loving, Everybody's Got to Learn Sometime. Im Original 1980 ein Hit für The Corgis und 15 Jahre später in der Jungle-Version von Baby D. zwei Jungle-Stücke der durchaus radiofreundlichen Art. Nach Baby D eben Sharon Forrester mit Love Inside. Und dass man noch poppiger mit Jungle-Elementen umgehen kann, zeigt ein Londoner Produzenten- und DJ-Team unter dem Namen Rampage. Denn da wird die gesampelte Erkennungsmelodie der 60er Jahre US-Band Monkees einfach mit derzeit angesagten Sounds und Rhythmen aufgepeppt. Das kennt man, recyceln im aktuellen Stilgewand. Auch das gehört ins Jungle-Jahr 95, Rampage und The Monkees. Here we go. Jungle nicht nur von ganz neuen, bislang unbekannten Leuten produziert wird, sondern sozusagen auch als Erweiterung im Repertoire gelten kann, zeigen Shut Up and Dance eben mit Ganja Man, einem Ausschnitt ihres aktuellen dritten Albums Black Men United. Shut Up and Dance hat seit Beginn der 90er Jahre stets die aktuellen Strömungen mit in ihre Musik einfließen lassen, was neue Arten von Dance-Musik anging, und so ist dann eben auf ihrer 95er-Platte auch Jungle drauf, neben House, Hip-Hop, Soul etc. Noch ein Beispiel für jemanden, der schon alles Mögliche fabriziert hat in seiner Produzentenlaufbahn, vom Schmalpop bis hin zu harten Dancefloor und jetzt eben auch Jungle, Ralf Ruppert, seit Jahren in London zu Hause und immer bemüht, den stilistischen Anschluss nicht zu verpassen. Hier also Ruppert zusammen mit Dollar Don Paul auf Rough Rider. Yeah.

waren jetzt gleich drei Stücke hintereinander. Nach Dollar Don Paul als zweiter Shy FX. Unter diesem Namen produziert der 20-jährige Andrew Williams aus North London und von ihm gibt es sogar ein ganzes Album, Just an Example. Daraus habe ich ausgesucht, This Style, aufgenommen zu Hause im Schlafzimmer und nicht etwa in einem großen offiziellen Studio. Die moderne digitale Sampling-Technik macht es möglich. Sowas ist ja gar nicht mit jeder Art Musik machbar, dass es dann auch vollgültig klingt, aber mit Jungle geht's, wie zum Beispiel auch mit Techno. Stück Nummer 3 kam von DJ Crystal alias Daniel Chapman, 23 Jahre alt, auch aus London und vor Jungle in der Hip-Hop-Szene aktiv. Aber erst im Jungle fand er seinen eigenen Ausdruck, wie in einem Interview nachzulesen ist. Und er schätzt besonders die Offenheit dieser Musik, dass so viele unterschiedliche Sachen im Jungle passieren können. Hip-Hop, House, Jazz, atmosphärische Sounds. Zum Tanzen, zum Hören zu Hause, also nicht festgelegt in Machart und Funktion. Auch 23 Jahre alt, aber einmal nicht aus London, wie sonst so viele Jungle-Macher, ist L. Double oder L. Double aus Huddersfield im Norden Englands. Sein Stück Retreat spiele ich vom Doppelalbum Hardstep Selection Volume 1, 16 Jungle Hits, präsentiert von Groove Rider, einem der ganz frühen und einflussreichen Jungle-DJs in England. Hier also L. Double. Retreat, sound boy surrender, retreat, for me sound it run the ear a boy. Retreat, sound boy surrender, retreat, for me sound it run the ear a boy. Retreat, sound boy surrender, retreat, for me sound it run the ear a boy. Retreat, sound boy surrender, retreat, for me sound it run the ear a boy. Retreat, sound boy surrender, retreat. Me sound it run the ear a boy retreat. Sound boy surrender retreat. Me sound it run the ear a boy retreat. Sound boy surrender retreat. Me sound it run the ear a boy retreat. Sound boy surrender retreat. Me sound copy take over. Sound boy surrender retreat for me sound it run the hear a boy retreat. Sound boy surrender retreat for me sound copy take over. Nach L Double eben CID meets the Ice. Ihr Stück Rare and Jazzy, im Titel also schon ein Hinweis darauf, was alles verarbeitet werden kann in Jungle Tracks und eben ja auch wurde. Und wenn wir schon dabei sind, gleich nochmal eine Jazz-Note, wenn man so will. So heißt das Stück, Jazz-Note von DJ Crust. Wahrscheinlich gibt es für alle besonderen Jungle-Arten besondere Namen, wie das immer so ist. Jazzified Jungle, Intelligent Jungle, Hardcore Jungle, Artcore Jungle, Ambient Jungle, Avantgarde Jungle, Future Jungle, Reggae Jungle, Crusty Jungle. Kann man alles finden, braucht uns hier im Radio aber nicht weiter zu beschäftigen, denn wir hören ja schließlich selbst die Musik. Auch noch nach den 2 Uhr Nachrichten eine weitere Stunde Jungle hier im Deutschlandfunk Soundcheck.